Du ahnst nicht, was meine Liebe zu dir in mir anrichtet. Sie ist ein Feuer, glühendes Blei. Deine Schönheit fängt mich ein. Ich hab den Wunsch, dich zu befreien. Ich möchte dein Beschützer sein und deine Zuflucht. Zauberin, ich will dich lehren, den Hexenkünsten abzuschwören. Ich werde dich zu Gott bekehren in meiner Zuflucht. Nein, lass sie das! Nein! Liebe mich! Um Himmels Willen! Sie Teufel! Nein! Hilfe! Also gut. Hauptmann? Hochwürden? Ist der Gefangene hier? Jawohl, Hochwürden. Führen Sie ihn herein. Vielleicht, meine Liebe, hilft dir diese Begegnung, ernsthaft über mein Angebot nachzudenken. Es ist der Abschied für immer. Es sei denn, du entscheidest dich doch noch anders. Lasst sie nicht zu lange beisammen sein. Jawohl, Hochwürden. Esmeralda. Bitte nicht. Was hast du? Gib mir einen Augenblick. Frollo! Was hat er dir angetan? Er hat mir angeboten, mich freizulassen. Wunderbar. Wenn ich ihm zu Willen bin. Esmeralda, du musst darauf eingehen. Tu alles, was dich rettet. Mich rettet? So würde ich das nicht nennen. Aber es würde dich retten. Mich? Es wäre ein Teil des Handels, er würde dich freilassen. Was mit mir passiert, ist mir egal, aber... Niemals. Esmeralda! Hauptmann, die Zeit ist um. Frederik. Frederik, alter Freund, könntest du nicht? Ich würde dir das Wenige geben, was ich erspart habe. Nein, behalt dein Geld. Ich komme wieder, wenn es hell wird. Uns bleibt nicht viel Zeit zum Abschied nehmen. Dann lass uns keinen Moment verschenken. Ich kenne Soldaten, die nicht halb so tapfer sind wie du. Ich komme mir nicht sehr tapfer vor.